30. Abschnitt. Die Folgen des Untergangs von Atlantis. Der Untergang von Atlantis war für die Zivilisation auf viele Jahrtausende hinaus ein unersetzlicher Verlust. Ob für die arische Rasse ist kaum zu bejahen, eher zu verneinen. Denn die von Atlantis ausgehende Rassenmischung und Rassenverderbnis hätte auch die noch rassenreinen arischen Stämme im Norden in ihren Strudel gezogen und der Zweck der Schöpfung wäre ganz verloren gegangen. Die Bedeutung des Unterganges von Atlantis für die damalige Kulturwelt lässt sich schwer vorstellen und beschreiben. Aus Hesekiel 26, 27, 28 und der Johannes-Offenbarung lässt sich einigermaßen ersehen, welch gewaltige wirtschaftliche Bedeutung Atlantis für die erste Kulturperiode der Erde hatte. Einen schwachen Vergleich gibt uns vielleicht Karthago, Rom, England oder das jetzige Amerika. Der Untergang mancher gegenwärtiger Kulturzentren wäre wohl fühlbar, aber nicht unersetzlich. Die Welt würde sich von einem schweren Schlage rasch erholen und die übrigen Kulturmittelpunkte würden den Verlust bald ausgleichen. Anders aber bei Atlantis. Vielleicht bekommt man von ihm eine richtige Vorstellung, wenn man dieses Wunderland und seine über die ganze Welt sich erstreckende Kulturbeziehung mit einem Spinnennetz vergleicht, in dessen Mitte die Stadt Gottes mitten im Meere als tätige Spinne sitzt, welche ihre Fäden nach allen Enden der Welt anheftet. Plötzlich wird dieses Netz zerrissen und ausgetilgt und nur wenige Fetzen hängen noch an den Enden der alten Kulturwelt in Ägypten, Sumerien, Italien, West-Kleinasien, Amerika, Westafrika, Indien und Europa. Mit dem Tode der Spinne sank die Möglichkeit dahin, die abgerissenen Fäden wieder zu verknüpfen. Erst unserer Zeit war es vorbehalten, die Spuren jener ersten arischen Kulturglanzzeit wieder aufzufinden und zu einem magisch leuchtenden Bilde zusammenzufügen. Mit Atlantis war das Licht der ganzen Welt untergegangen. Entdeckungen und Erfindungen und wirtschaftliche Erkenntnisse hatten die atlantischen Aias als Geheimnisse verwahrt und waren deshalb mit ihnen meist zu Grabe getragen worden. Nur in Ägypten und Sumerien wurden Reste durch die arische Priesterkaste bewahrt. Mit dem Untergang von Atlantis und durch die über Teile der angrenzenden Erdteile beim Untergang von Atlantis hinwegbrausende ungeheure Flutwelle wurde zugleich ein ansehnlicher Bruchteil der arischen Bevölkerung der Erde ausgerottet, aber auch durch die mit dem Verschwinden der arischen Macht und des arischen Mutterlandes in den Kolonien einsetzenden Vernichtungskämpfe gegen die Aias. Dazu waren bei dem Untergang große Truppenmassen aus den arischen Ländern, aus Gog und Magog, das ist aus Nordeuropa, auf Atlantis mit diesem in die grausige Tiefe gegangen. Der Untergang von Atlantis bedeutet also auch einen schweren, auf Jahrtausende hinaus fühlbaren Menschenverlust für die Arierwelt. Daher die bewegliche Klage in Jesaja: Sieben Witwen suchen einen Mann. Die Vernichtung von Atlantis machte sich sofort überall fühlbar. Die große Stadt Gottes mitten im Meere war Fabrik für die ganze Welt gewesen, vom Steinbeil aus Nephrit an bis zum feinsten Goldschmuck und bis zu den schönsten Geweben und besten Werkzeugen. Mit einem Schlage versiegte die Weltwarenquelle. Nur mühsam gelangen in den Kolonien schlechte Nachahmungen, und da das nachwachsende, erfinderische Blut der Aias fehlte, so verfiel die Technik, die Kunst erstarrte und vergröberte sich, fehlte auch in manchen Ländern auf Jahrtausende hinweg vollständig, so dass ein Rückfall in die Barbarei alter Tage unverkennbar ist. Nur so ist es erklärlich, was uns die Kultur- und Kunstgeschichte von einer plötzlichen Katastrophe berichtet, die Jahrtausende vor unserer Zeitrechnung und vor der Kultur der alten Ägypter, Amerikaner, Griechen und Etrusker eingetreten ist. Bei der alles überragenden Bedeutung von Atlantis für die alte Kulturwelt ist es kein Wunder, wenn es Jahrtausende hindurch in Sage und Geschichte aller Kulturvölker fortlebt. Die entsetzliche Katastrophe schrieb sich in Gehirn und Seele der ganzen Welt ein. Schreibkundige suchten das Weltereignis durch die damals übliche Bilderschrift der Nachwelt zu überliefern. In staatlichen Tempel- und Palastbibliotheken wurden die kostbaren Schätze sorgsam gehütet. Die Bibliotheken der Sumerer und ihrer Nachfolger der Akkader, Babylonier und Medea waren augenscheinlich voll von alten Sagen und Geschichtsberichten. Diese wurden auf weiche Tontäfelchen geschrieben, welche dann zu ihrer Erhaltung man brannte. Allem Anschein nach ist der Verfasser von Hesekiel nach Atlantis geschickt worden, um einen genauen Bericht über Burg, Stadt und Tempel nach Hause zu bringen. Siehe Hesekiel 4. Nach Hesekiel 4,1 hat der Berichterstatter sogar einen Plan der Hauptstadt von Atlantis in gewohnter Weise auf eine Tontafel geritzt. Wertvolle Nachrichten aus Atlantis waren auch in den ägyptischen Tempelbibliotheken aufbewahrt, besonders in Sais, sonst hätten nicht die ägyptischen Priester dort selbst dem Solon die genauesten, mit der Edda und den übrigen Überlieferungen übereinstimmenden geschichtlichen Berichte vorlegen können. Ausgezeichnete Berichte über Atlantis finden sich fraglos auch in den Aufzeichnungen der Mayas in Mittelamerika. Siehe Troanon-Manuskript in der Bibliothek in London. Leider wurden von fanatischen Mönchen und Bischöfen ganze Wagenladungen von Maya-Handschriften nach der Eroberung von Mexiko durch Pizarro verbrannt, durch den Bischof Merida und durch den Jesuiten Landa allein 27 Manuskripte, geschrieben auf Hirschhaut, und 197 andere Schriften verschiedener Größe, sodass nur 4 dieser Manuskripte erhalten worden sind, welche gegenwärtig zu den kostbarsten Schätzen der Bibliotheken von Dresden, Paris und Madrid gehören. Am bedeutungsvollsten wurden für uns die Aufzeichnungen in Sumerien und Ägypten, und zwar durch folgende geschichtliche Ereignisse. Nebukadnezar lässt 588 das ihm unbequem gewordene Judenreich erobern, schleppt die Vornehmsten des Landes, darunter Schriftgelehrte und Priester, in Gefangenschaft. Den Letzteren gelingt es, in einflussreiche Stellungen zu gelangen, chaldäische Sprache und Schrift zu erlernen und Zutritt zu den Bibliotheken zu bekommen. Hier finden sie die merkwürdigen Schriften über Atlantis. Da kommt einem unter ihnen, den Esra, ein genialer Plan, der von ihm und den Schriftgelehrten späterer Generationen in bekannter jüdischer Unverfrorenheit durchgeführt wird. Es soll von den Rabbinern ein jüdischer Priesterstaat nach dem Muster des atlantischen Priesterstaates aufgerichtet und die Hauptstadt desselben Jerusalem werden, dem man den Namen der heiligen Stadt Gottes auf Atlantis beilegt, während man die Asenburg Asgard auf Atlantis Burg Zion nennt. In Jerusalem wird ein Tempel errichtet nach dem Muster des auf alten Tontafeln aufgezeichneten Tempels Allvaters auf dem Himmelsberg in Atlantis. Das Volk der Juden soll anstelle der ausgetilgten Ajas das Volk Gottes genannt, deren berühmter Ase Baldur zu einem angeblich den Juden verheißenen Messias gestempelt werden. Da die aus Ägypten hinausgeworfenen roten Hyksos, die Hebräer, nur eine Geschichte voll Schmutz hinter sich haben, soll die Geschichte der Ajas und ihrer 12 Asengeschlechter zu einer Geschichte des Judenvolkes umgefälscht werden, damit dieses den anderen Völkern als ein Volk mit einer achtunggebietenden, gewaltigen, geschichtlich und gottgegebenen Vergangenheit erscheine und ihm selbst der nötige Nationalstolz erwachse, der es dringend antreiben könne, die Weltherrschaft zu erringen. Die Geschichte von den 12 Asen wird zu einer Geschichte von 12 angeblichen Hebräerstämmen. Aus den 12 Asenstühlen werden die Stühle der 12 Geschlechter Israels. Aus dem Pöbel- und Zigeunervolk der Juden wird das Volk Israel, das heilige Volk Gottes. Das aus Ägypten hinausgeworfene räuberische Judenvolk lässt man aus angeblich in Ägypten eingewanderten 12 Söhnen eines Mannes Jakob aus Kanaan erwachsen, obwohl man doch aus der Geschichte weiß, dass die Juden als ein räuberisches Volk in Ägypten einbrachen und sich dort festsetzten. Um die angeblich arische Abstammung des Pöbelvolkes zu erweisen, wird der Stammbaum seiner angeblichen Erzväter Jakob, Isaak, Abraham auf Adam und Eva im Garten Eden auf Atlantis zurückgeführt und werden auf die alten arischen Überlieferungen und Weissagungen bezogen. Die alten arischen Geschichtsberichte aber über Weltschöpfung, Paradies, Sündenfall, Sintflut, Atlantis und Baldur Messias werden als Offenbarungen des jüdischen Wüstengottes und Nationalgötzen Yahweh hingestellt, dieser für den gütigen und weisen, unbenennbaren, ewigen, für den Allvater der Arier ausgegeben. Angeblich auf seinen Befehl schleudert Moses die bekannten gräulichen Bannflüche, siehe 2. Mose 26, ordnet den jüdischen Kultus nach dem Muster des Atlantischen und nach demselben wahrscheinlich auch die einträglichen Tempelsteuern, Ablösungs- und Sühnegelder, dann die bei der roten Menschenrasse üblichen Menschenopfer nach uralten atlantisch-amerikanischen Ritus.